Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Die Elite. So, die Bowle ist hoffentlich noch ein bisschen gefüllt. Das Tütü ist angezogen. Das Trickkleid im Zweifel auch, je nachdem, was drüber ist, Trickkleid oder Tütü. Das Zeilenende ist bei mir und wir sprechen über den ESC zweites Halbfinale mit den schönsten Songs von bis. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich dafür bereit bin. Aber freuen wir uns auf noch mehr Dissens, wie wir am Ende der letzten Folge festgestellt haben. Gut, also wir fangen an mit Dänemark. Dänemark. Wir fangen echt mit Dänemark an. Ja, wir fangen mit Dänemark an. Oh Gott. Und ich habe mir nur einen einzigen Satz, einen ganz kurzen Satz dazu notiert. Mehr muss man auch dazu nicht sagen. Zu Riley, Breaking My Heart. Justin Bieber darf auch mitmachen. Witzig. Das geht in eine ähnliche Richtung wie das, was ich mir notiert habe. Ich habe mir aufgeschrieben, uff, es ist einfach eine männliche Britney Spears. Ja, das trifft's doch. Das ist schön. Es ist, ja. Siegchancen, japp. Das Ding ist einfach, so teeny Pop schlechthin. Ja, es ist auch perfekt produziert und wie halt eine skandinavische Nummer eigentlich immer ist, ist ein süßer Twinkboy. Es ist nicht gut, aber es könnte gewinnen. Ja, und er ist 20 immerhin, also. Ja, der müsste eigentlich auch beim Kinder-ESC mitmachen, aber ja. Also ja, der entweder hohes Siegpotenzial oder gnadenloses Mittelfeld. Wenn die Leute dieses Jahr keinen Bock auf so eine Popnummer haben, dann geht der im Mittelfeld gnadenlos unter. Weil er im Unterschied zu Loreen noch nicht mal den Namen hat. Och, also wie gesagt, ich glaube, er kann relativ gut punkten und ja. Nur. Ja. Ist halt Skandinavien-Pop, Dänemark. Dänemark hat ja auch schon den Olsen Brothers mal gewonnen, also. Ja, und warum nicht mal mit was Jungem? Ich will dich nicht enttäuschen, aber ich werde es nebenbei googeln. Hat die das gewonnen? Emily DeForest, die ist doch für Dänemark gestartet. Ja, klar. Ich sag ja, warum nicht mal mit einem jungen Typen? Also, Emily DeForest war jetzt kein Junge. Ja, aber ein junger Typ. Eine junge Sängerin. Ja, also ein junger Typ. Ja, die haben es dreimal gewonnen und waren auch schon dreimal Gastgeber. Ja, das meine ich doch. In der Nummer war auch eine Flöte drin damals übrigens. In Emily DeForest? Ja, in Only Teardrops war eine Flöte drin, sogar sehr prominent. Ich wollte gerade fragen, in Emily DeForest war eine Flöte drin? Ja, das ist im Feriencamp. Die Jüngeren unter uns erinnern sich. Genau. Gut, schnell weg von diesem Thema. Armenien. Armenien, da tritt an Brunette mit Future Lover. Ich hab das gelesen und hab da gelesen, Brunette tritt für Armenien an. Und ich dachte dann eher so an Nude Sports Clips erst. Was ist so Brunette? Man spricht Frauen ja mit ihrer Haarfarbe eigentlich nur dann an, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, blond sind. Entweder für Blondinenwitze taugen oder für ja, Porn. Ja. Also Brunette tritt für Armenien an. Ja. Ja. Gut, können wir zu dem Song was sagen? Also ich fand es einen sehr schönen Song. Mhm. Ich hab ihn ganz gut in Erinnerung. Wir sind einer Meinung. er steigert sich hinten raus und wird sich auf jeden Fall fürs Finale qualifizieren, da dann allerdings nicht unbedingt den Sieg holen. Also gut, kein Siegpotenzial, aber wird auf jeden Fall auch im Finale zu hören sein. Davon gehe ich auch aus. Die Sängerin sieht auch hinreichend interessant aus, um im Kopf zu bleiben. Ich glaube, wenn die Bühnenshow passt, sie die Schwebetricks aus dem Video machen und eine Nebelmaschine am Start ist, dann könnten sie vielleicht sogar Platz 11 erreichen. Gut. Wir kommen zum Land der Wanderwarze. Wir kommen nach Rumänien. Ach ja, oh Gott. Das Nachbarland von Moldau. Da tritt an Theodor Andrzej, Off and On, DGD. Ja, das war die Nummer mit dem Trickhemd, ne? mit dem Trickhemd und dem Netzoberteil. Oh Gott, ja. Also tatsächlich, ja. Das ist das Trickhemd und dass da völlig unmotiviert, völlig viel zu leicht bekleidete Damen auf der Bühne waren, ist das Einzige, was bei dem Song tatsächlich hängen geblieben ist bei mir. Nicht verstört, nackte weibliche Haut auf jeden Fall, das weiß ich. Das war unmotiviert. Bitte? Bei einem Porno verstehe ich ja, warum man nackte Frauen sieht. Aber bei diesem Song habe ich es einfach nicht verstanden. Das hat sich mir nicht erschlossen. Also wenn ich die Story auf der Bühne jetzt richtig verstanden habe, geht es um einen Mann, der immer mal wieder in einen gemischten Stripclub geht, weil die Herren waren jetzt auch nicht arg viel bekleideter. Okay. Und dort irgendwann ein Kind gezeugt hat. Okay. Das war doch die Story. Ich kann mich wirklich an gar nichts mehr erinnern. Dieser Song, ich fand diesen Song offenbar so schlecht. Ich bin gerade mein Ranking durchgegangen und Rumänien habe ich noch nicht mal eingetragen. So, den habe ich offenbar schon vergessen, bevor der zu Ende war. Also ich hab mir notiert, solide Popnummer, man darf gespannt sein, wie die Show in Liverpool aussieht, und ich habe mir ja notiert, also ich rechne dem Song tatsächlich, also der Song selber ist auch so gut, dass ich sage, okay, ja, das Ding kann gewinnen. Okay. Plus, wie gesagt, nackte Haut, vor allem nackte Männerhaut kommt ja da auch vor. Wie gesagt, ich glaube, dich hat eher die nackte weibliche Haut verstört, die Herren waren einfach zu lange noch zu bekleidet. Ich fand den Sänger jetzt nicht sonderlich attraktiv. Und was nackte Haut angeht, da kommt mir, glaube ich, im zweiten Halbfinale noch zu einer anderen Nummer, die da ganz klar mein Siegfavorit ist. Halt. Nackte Haut bei den Männern. Da gab es auch ganz viel nackte Haut bei den Männern. Hast du zu früh ausgeschaltet? Hat dich die nackte weibliche Haut so sehr verstört, dass du zu schnell abgeschaltet hast? Ich habe, glaube ich, nach dem Trickhemd schon geistig abgeschaltet. Da war die Nummer durch. Ja, dann gönn dir das Video einfach nur ab der zweiten Hälfte vielleicht. Da hat er dann er selber weniger an und die beiden Tänzer auch. Ich klick das hier nebenbei. Also die Damen sind von Natur aus meistens von Anfang an etwas unbekleideter. Die Herren kommen aber dann durchaus auch noch. Verrückt. So. Und so schlimm ist es dann, glaube ich, nicht optisch. Also, ich mache es mal gerade nebenbei auf. Nee, das ist irgendwas anderes. Das ist von 2017, warum auch immer. Egal. Das ist. Also wie gesagt, die Damen tragen von Natur aus wenig. Die Herren kommen dann irgendwann dazu und haben dann auch relativ wenig an. Ja, gut. Da war ich geistig schon raus. Also wie gesagt, der hat mir gar nichts gegeben. Ja, also wie gesagt, hinten raus marschiert er ja auch auf diese eine Dame, die sein Kind geboren hat, zu. Und da hat er diese zwei nackten Herren dabei. Dementsprechend, also ja, das ist tatsächlich so eine der Nummern, auf die ich echt gespannt bin, wie die wirklich in Liverpool stattfinden wird, weil, ja, viel nackte Haut. Hm. Ja, nun gut. Wenn es dich glücklich macht, ist das... Glücklich macht es mich nicht, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Nummer, die relativ auffallen wird. Rumänien. Die zwei Twinkies. Gut, Rumänien ist ein Land. Estland. Estland. Estland. Mit Alika Bridges. Ja. Ja, was hast du zu erzählen über Bridges? Ja, dazu habe ich... Der Song ist jetzt nicht schlecht. Der ist gut sogar, aber Menschen am Klavier, egal ob Ballade oder nicht, hat im ESC noch nie zum Sieg geführt. selbst Udo Jürgens hat damals nicht am Klavier gesessen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als er mit Merci Cherie gewonnen hat, sondern er hat am Mikrofon gestanden. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass der Song irgendwas reißen wird. Und mehr muss man dann da auch gar nicht sagen. Ich bin gespannt, wie sie die Tricknummer mit dem Klavier machen, weil am Anfang sitzt sie ja nicht am Klavier und spielt drauf, sondern sie sitzt nur am Klavier und das Klavier spielt von selbst. Das nennt man, das hat einen Namen, diese Art von Klavier. Ich glaube, Automatenklavier oder sowas. Das wird dann einfach auf der Bühne stehen. Ja, aber ich habe hingeschrieben, Plätscher, Klavierballade. Ja. Schön, dass es sowas hin und wieder gibt, aber muss halt auch nicht sein. Gibt's halt jedes Jahr, könnte es vielleicht sogar ins Finale schaffen, aber ja, stirbt im Mittelfeld. Ja, ins Finale schafft's ja auch, wenn es mal eine französische Klimper-Klimper-Ballade ist, aber ja, stört nicht beim Bügeln. Das kann man im Fahrstuhl hören. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Stört nicht beim Bügeln, kann man im Fahrstuhl hören. Läuft für Estland. Also Estland ist auf jeden Fall einer der drei baltischen Staaten, die definitiv mit dem Finale nicht viel zu tun haben wird. Mhm. Ganz anders, Gustav aus Belgien. Ganz anders, okay. Because of you. Okay. Ja, wenn du meinst, dass das ganz anders ist. Ja, also ich kann dir die Geschichte von Gustav erzählen. Die interessiert mich ehrlich gesagt nicht, weil die wird mir auf der Bühne auch nicht erzählt. Doch, die Bühne erzählt dir diese Geschichte. Und zwar, Gustav, mit PH hinten übrigens, war zum Work and Travel auf der Ponderosa Ranch, Bulli lässt grüßen, und hat auf dem Heimweg nach Europa zwei Weather Girls mitgenommen. Das ist die Puderosa Ranch übrigens bei Bulli, nicht die Ponderosa. Puderosa? Die Puderosa. Achso, stimmt, die Ponderosa war die Original, ne? Genau. Also, okay, dann auf der Puderosa Ranch, Bulli lässt grüßen, hat auf dem Heimweg zwei Weather Girls mitgenommen und schrieb dann auf dem Heimweg den Song mit ganz vielen elektronischen Einflüssen aus den 2000ern. Ja. Ja. Ja, ich fand ihn jetzt durchaus einen, er macht als Gay Cowboy Verschnitt doch eine ganz schicke Position, hat im Hintergrund halt Weather Girls, keine Sau versteht warum, aber ja. Ich fand den tatsächlich vor allen Dingen steril. Retro Sounds nicht so schön wie bei, ans Herz gehend wie bei Aserbaidschan, wir erinnern uns, diese späten 90er, frühen 2000er, wo du gesagt hast, Britpop Nummer, fand ich da nicht so gut, aber nö, war an dem Buffet der Retro Songs bei der einfach irgendwo eben nicht so gut. Ich habe mir Japp hintergeschrieben. Also ich glaube, okay, das Ding kann im Notfall gewinnen, weil Fanservice. Ja. Okay, nee, ist bei mir auch im Mittelfeld Niemandsland gelandet. Okay, Moment, hier muss ich jetzt mal nicht das größere ziehen, das kleine ziehen, sondern das andere größer ziehen. Aber meine Aufgabe in diesem zweiten Halbfinale ist ja sowieso zu sagen, ja, hat mir nichts gegeben. Okay, wir kommen auf eine weitere Insel, Zypern. Zypern. Ja, Zypern. Da tritt an Andrew Lambrew mit Break a Broken Heart. Ja. Break a Broken Heart, für Zypern. Ich habe mir da notiert, dass Ohrring rechts sagte mir ja früher schwul. Ja. Das umgehen manche Männer heutzutage und tragen auf beiden Seiten Ohrring. Ja. Aber heute macht man den Ohrring links einfach noch größer. Ja. Dann fällt's nicht auf. Dann kann man auch rechts eintragen, wenn der links einfach so groß ist, dass er links rechts nicht auffällt. Ja, ansonsten ist der Song eben das, was passiert, wenn Australien eigentlich zwei Songs zum ESC senden kann und für Zypern hier das junge Castingshow-Talent antreten darf. Hm. Es ist, ja. Okay. Ja, ich denke, er ist derjenige, der die ganzen Anrufe für das gute Aussehen bekommt, insbesondere wenn er im Trickkleid auftreten wird. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. der war schon schnuckelig. Da machen wir uns mal nichts vor. Ansonsten ist das eine Ballade, die für mich nach zu viel klingt, was ich schon irgendwann mal gehört habe. Und wir hatten Coldplay schon auf der Bühne. In dem Fall ist Bastille einfach an den Start gegangen und tarnt sich als Beitrag für Zypern. Und ja, mehr muss man da auch nicht sagen. Gut, wie gesagt, er ist, das ist einer dieser Kandidaten, die Castingshow-Erfahrung hat. Der ist irgendwie bei X-Factor Australia oder sowas angetreten. Und ja, jetzt sitzt er halt auf Zypern rum und darf da für Zypern mal antreten. Ja, es ist okay. Wie gesagt, er ist hübsch. Er kriegt die Anrufe für gutes Aussehen. Und ich habe mir notiert, ja, das Ding kann gewinnen. Ja. Weil halt einfach... Weil nackte Haut verkauft. Ja, weil funktioniert. Ich bin gespannt, wie das auf der Bühne am Ende dann natürlich ausschaut. Wir kommen zu einem Lied, zu dem ich geschrieben habe. Power auf der Bühne, Power in der Stimme. Macht Spaß und könnte gut vorne landen. Aber bei den Siegchancen, nein. Wir reden von Island. Ach, schau her, noch eine Insel. Ja. Island, okay. Doof. Ja, interessant. Ich fand den für isländische Verhältnisse relativ zahm. Ja. Ist eigentlich tatsächlich ein typisch skandinavischer Popsong, in dem Fall ein bisschen düsterer als das, was man so aus Schweden und Dänemark gewöhnt ist. Das passt aber auch. Björk war ja auch immer ein bisschen düsterer als die anderen Popdamen. Passt also für Island. Ich sehe den im Mittelfeld, aber ich fand den dann doch zu belanglos. Wir sprechen übrigens von dem Lied Power von Dilja. Okay. Ja. Nee. Ja, war nett. Wäre aber auch nett, wenn der einfach nicht dabei ist. Ja, ich habe für mich witzigerweise ist die Tatsache, dass ich tatsächlich auf Subwoofer vorhin ja schon angesprochen habe, Gaute Omarsen ist einer von Subwoofer. Der saß tatsächlich in der Jury in Island. Okay. Ja, also wie gesagt, das ist so das, was ich für mich notiert habe, auch noch. Ansonsten, wie gesagt, Power auf der Bühne, Power in der Stimme, macht Spaß, aber und könnte gut vorne landen, aber gewinnen tut das Ding nicht. Also. Mhm. Auch wieder einer dieser Songs, wo ich mir sage, mir gefällt er, ich mag ihn, aber das Ding gewinnt nicht. Okay. Ja. Ich schätze jetzt meinen Geschmack nicht unbedingt auf europäisch klassisch an. Ja, das würde ich von meinem Geschmack jetzt auch pauschal nicht behaupten, aber. Ja, ich sehe bei dem Beitrag halt nichts, was ihn gefällig macht. Gut, wie drücke ich es aus? Wir kommen zum Thema Kinderarbeit. Oder Jugendarbeit. Wir kommen zu Griechenland. Viktor Vernikos, What They Say. Ja. Ja. Es ist halt ein generischer Singer-Songwriter-Popsong. Der nach 2000er Indie klingt. Ja, das ist so Dudelfunk par excellence. Das Ding kannst du ganz, du brauchst den nicht zum ESC schicken, du brauchst da keine Single veröffentlichen. Du kannst den irgendwie in das Beste von heute, gestern und übermorgen reinschieben. Das würde nicht auffallen. Den kannst du genau zwischen Coldplay und irgendwas anderes packen. Ich fand die Bassdrum in dem Song tatsächlich zusätzlich nervtötend und das war für mich der schlechteste Beitrag von allen. Okay. Der ist ganz unten gelandet. Herzlichen Glückwunsch, Griechenland. Da seid ihr aber bei mir häufiger. Also Griechenland hat mir schon echt viele schlechte Songs zugemutet. Unter anderem diesen. Gut, wir kommen zu dem Song, über den wir wahrscheinlich am meisten über diese im zweiten Halbfinale zu reden haben. Wir reden über Polen. Blanka Solo. Also Blanka heißt die Sängerin, Solo heißt der Song. Und bitte. Also, wir hatten in diesem Halbfinale, in diesem Halbfinale zum Auftakt schon eine männliche Britney. Jetzt haben wir auch noch die polnische Demi Lovato. Bis dahin, dass der Demi Lovato-Song Solo hieß. Wir haben mit UK das gleiche nochmal als Verschnitt. Und es fällt mir an dieser Stelle sehr schwer, keine Stereotypen zu bedienen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach nur feststellen, dass Polen offenbar der nordöstlichste Teil der Karibik ist. Und ich auch an dieser Stelle eine gemeinsame Performance mit dem UK-Act erwarte. Und ich fürchte, sie werden die Performance auf der Bühne auf offensiv lasziv trimmen und das wird für mich einfach nicht funktionieren und es wird wahrscheinlich ein paar sabbernde Hetero-Anrufe geben, aber das ist der Grund, warum ich mir manchmal denke, warum tue ich mir diesen Scheiß mit dem ESC überhaupt an? Okay. Zur Transparenz. Wir haben tatsächlich im Vorfeld zu diesen ganzen Folgen die Debatte gehabt. Schauen wir uns eigentlich das Musikvideo an? Schauen wir uns den Vorentscheid an? Schauen wir uns einfach an, worauf wir Bock haben? Und ich habe mir bei Blanka Solo tatsächlich beides angeschaut, weil ich den Vorentscheid gehört habe und dachte, okay, Österreich ist wieder da. Und zwar erinnere ich mal an Österreich 2022. Lumix ist da angetreten mit einer Sängerin, die live einfach keine Stimme hatte. Also das ist so ein Problem, was du hast, wenn du ins Studio gehst und mit dieser Stimme ganz viele Effekte dahinter legst. Mhm. Also mal ganz ernsthaft, manchmal packe ich unsere Podcast-Folgen in den Kompressor, um einfach mal zu schauen, wie wir danach klingen. Mhm. Manchmal mache ich das nicht, manchmal mache ich das, hört euch selbst die Folgen an und tippt mal, welche Folgen mit Kompressor gemacht sind und welche nicht, da werdet ihr es hören. Allein das ist ein Effekt, der einfach einen riesen Unterschied ausmacht. Mhm. Und bei diesem Song ist es tatsächlich so, wenn du das Ding live beim Vorentscheid hörst, ich habe keine Ahnung, ob der Mischer versagt hat, ob die Tontechniker versagt haben oder ob die Dame einfach wirklich so klingt. Aber ja, das ist das ist so schwierig. Live im Vorentscheid wird auf jeden Fall die Stimme entscheiden und ansonsten ist es einfach eine solide Popnummer, die bei einer guten Show. Und wenn die Stimme hält, zumindest das Halbfinale überstehen wird, gewinnen wird sie natürlich nicht. Ja, wie gesagt, solide Popnummer. Kann man machen, tut nicht weh. Ist zumindest mal nicht so schlimm wie manch anderer polnischer Beitrag. Und tatsächlich schlechter als mancher Beitrag der Polen, die schon ausgeschieden sind, aber solide produziert in dem Fall. Also Polen ist auch immer so eine Wundertüte. Du weißt immer nicht... schicken die was Gutes und es scheidet trotz allem im Halbfinale oder schicken die irgendeinen Rotz und er besteht seltsamerweise das Halbfinale und du denkst dir so, what, wieso? Abgesehen davon, die Polen haben eine klassische Tradition, was gute Frauenstimmen angeht. Also ich sag nur Edita Górniak und Kasia Kowalska, beides gute Stimmen, beides tragende Stimmen, beide Damen, die auch was singen können. Und witzigerweise, wenn du dir von beiden das Werk mal anschaust, so was die in den 90ern so gemacht haben, nachdem sie so ein bisschen produziert haben, gibt's von denen auch ganz viele Covernummern. Mhm. Wo sie einfach nur amerikanische Songs gecovert haben. Auch so die klassische Cola-Hymne hat, glaube ich, Edita Górniak mal irgendwann gemacht. Also, die können schon was. Das ist schon nicht... In dem Fall, die Dame... schwierig. Ich glaube eben, gerade wenn die Stimme nicht zieht, kann die Sex-Appeal auf die Bühne bringen, wie sie will. Dann zieht die Stimme nicht. Und wie gesagt, bei Lumix letztes Jahr war es das Gleiche für Österreich. Ja. Und Österreich hat es zumindest ins Finale. Nee, hat Österreich letztes Jahr ins Finale geschafft? Ich glaube nicht, nein. Okay, ja, dann erklärt sich's warum. Ja. Weil, wie gesagt, tatsächlich die Stimme, das ist so ein Problem. Die Nummer war gut. Halo ist echt eine schöne Popnummer und eine schöne Elektronummer auch und macht echt Spaß, aber halt nur, wenn die Stimme auch durch die Maschine gejagt wird. Mhm. Die kriegt einfach ein Autotune-Mikrofon und dann läuft der Sache. Oder vielleicht tritt doch nicht sie an und sie schicken einfach das Original hin und wir erleben einen Demi Lovato-Auftritt. Das wäre doch mal geil. Dann würde ich auch meine Meinung revidieren und sagen, dass Polen gewinnt. Gut, also Eurodance aus Polen, der vielleicht das Halbfinale übersteht, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie die Stimme mitmacht. Mhm. Da muss man übrigens dazu sagen, es gibt von, wie heißt der Typ von Ich und Ich? Adel Tawil. Es gibt von Adel Tawil einen Auftritt, ich glaube, es war beim Echo. Und beim Echo hat er, glaube ich, ganz kräftig versagt damit. Also die haben einfach schlecht abgemischt. Also es kann auch tatsächlich, wie gesagt, beim Vorentscheid einfach nur dran liegen, dass die Mischer scheiße waren. Wie gesagt, wenn Adel Tawil so daneben liegt und man ihn ansonsten sauber hört... Ja, mei. Ja. Gut, wir gehen wieder zurück auf den Balkan. Oh. Joke out Carpe Diem Slowenien. Ah, da fahre ich dieses Jahr in Urlaub ja hin. Das können wir an dieser Stelle im Podcast einfach leaken. Ja. Ja, dann kannst du ja dich so mit slowenische Musik schon mal auseinandersetzen. Eine slowenische Boygroup kennst du ja jetzt schon. Ja, also ich fand es tatsächlich gut, dass sie in Landessprache singen. Ein bisschen enttäuscht bin ich, dass wir wahrscheinlich in diesem Jahr kein Trickkleid aus Slowenien sehen werden. Wenn doch, bin ich positiv überrascht. Der Song selber ist halt maximal belanglos. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Elektrobeats, Rockpop. Es ist irgendwie so, hey, wir haben hier noch ein bisschen von allem. Ja. Und eine Boygroup aus Versehen. Genau. Liegen. Ja. Also wie gesagt, also dass die in der Landessprache singen, ist echt das Spannendste, was man über das Lied sagen kann. Ja, mal sehen, ob die das Halbfinale überstehen. Weil, nö, glaube ich nicht. Im zweiten Halbfinale ist sonst aus vom Balkan kein Land platziert. Sehe ich das richtig? Doch. Welches? Albanien und Österreich. Ah, tatsächlich. Ja, das stimmt, über die haben wir noch nicht gesprochen. Ja gut, dann könnte es klappen. Und ich meine, das ist nicht böse, aber Österreich ist dieses Jahr Balkan. Österreich gehört für mich grundsätzlich zum Balkan. Geografisch ist das grenzwertig. Aber ja, in dem Fall ist es, ja. Der österreichische Thronfolger ist im Kaisertum Österreich. Also auf österreichischem Staatsgebiet erschossen worden. Und zwar in Sarajevo. Deshalb gehört Österreich zum Balkan. Gut. Wir springen wieder in den Osten. Ganz weit in die Beitrittsgegend. Ja. Georgien. Ah, Georgien. Georgien. Iru mit Echo. Ah. Ja. Oder Echo. Wahrscheinlich Echo, glaube ich. Ja. Möglich. War tatsächlich, bezieht sich das, ich muss mal gucken, ich glaube, die Notiz habe ich noch mal aktualisiert. Könnte sein. Also wir hören hier auf jeden Fall wieder Ethno-Vibes. Das war noch nicht so häufig, als ich diesen Song gehört habe, auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten, ja, ist halt eine Lady Gaga-Imitatorin, die mit den Kostümen beeindrucken kann, und das war's dann aber auch schon. Ja, also bei mir steht hier nur Bombast-Sound mit variabler, guter Stimme in einem sonst belanglosen ESC-Song. Georgien wieder im Halbfinale raus, Fragezeichen. Ja, keine Ahnung, ich habe so bei Georgien überhaupt kein Feeling, und der Song ist genau das, das mir erklärt, warum ich es nicht habe. Nee, ist halt irgendwie, nein. Das ist vollkommen in Ordnung, das so zu sagen. Schön, dass wir zur Abwechslung mal wieder einer Meinung sind. Oh, sind wir gar nicht so selten. Bei Polen waren wir es auch. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich langsam müde bin und gnädiger in meinen Urteilen. Ja, bei Polen waren wir es auch. Und wir kommen zum lustigen Joker-Ticket-Wettbewerb-Gewinner. San Marino. Oh, ja, San Marino. Ich habe ja ein Rating gemacht. Ich habe ja nicht nur meine Top-Dingsies platziert. Ich habe das ja bereits mal erwähnt bei Portugal, dass das mein liebstes Kleid ist. Das Glitzerjackett aus San Marino ist auf Platz 4 meiner liebsten Kleider gelandet. Ich habe jetzt nicht die Kleiderwahl bewertet. Das überlasse ich dir. Das war in diesem Jahr auch nicht so ergiebig. Es sind nämlich tatsächlich insgesamt nur 4 Kleider ins Ranking gelandet, aber das Glitzerjackett aus San Marino ist hier gelandet. Und bei dem Song hat mich tatsächlich am meisten überrascht, dass der sofort losgeht. Du hast ja normalerweise mittlerweile irgendwie so immer so ein Intro, dass du in den Song reinrutschst, und der war einfach sofort da. Ja. Ich war noch gar nicht bereit für den Song, und dann ging der los. Und dann war ich noch überraschter, weil der dann plötzlich wieder ruhiger wurde. Für mich, ja, das Einzige, dass er sofort losgeht, ist das Einzige, was so ein bisschen konträr meiner Aussage jetzt steht. Aber ich habe mir nur notiert, like an ordinary radio song. Farbgewaltige Bühne, das auf jeden Fall. Die haben dieses Innenleben eines Rings so farbgewaltig bunt gemacht. Die Fantastischen Vier hatten das mal 1994 auf dem Cover ihrer vierten Dimension in orange-schwarz. Hier haben sie jetzt dann ganz viele Regenbogenfarben genommen, oder? Nee, stimmt gar nicht. Es ist nur rot, blau und grün und weiß, ne? Ja. Aber trotzdem farbgewaltig, bunt gemischt und ja. Ja. Ansonsten ist das eine wirklich klassische Italo-Rock-Nummer, inklusive der Tatsache, dass der Typ aus dem Mundwinkel singt und das passende Kostüm trägt, ja. Ich fand den aber ansonsten sehr seelenlos. Ja, sag ich ja. Like an ordinary radio song. Ja. Genau. Wir kommen zu einem Song, bei dem ich am Anfang dachte, boah, geil! Und dann merkte er, nee. Wir kommen zu Österreich. Echt? Spannend. Ja. Spannend. Warum hast du gedacht, ach nee? Ja, also es ist Thea und Selena mit Who the Hell is Edgar? Ja, Edgar. Edgar. Edgar. Ja, es geht los wie eine gute Meghan Trainor-Nummer tatsächlich. Und ich dachte, boah, geil, die Österreicher haben irgendwie einen Weg gefunden, zwei Meghan Trainors auf die Bühne zu bringen, die das ganze Ding nach Hause schippern. Und wir singen nächstes Jahr, keine Ahnung, in St. Pölten. Unser Lied für St. Pölten oder sowas. Muss ja nicht immer Wien sein. Unser Lied für Klagenfurt. Unser Lied für Klagenfurt. Oder unser Lied für den Wörterteich. Eisenhüttenstadt. Das ist nicht in Österreich. Nee, wie heißt das? Eisenstadt heißt es, ohne Hütten. Eisenstadt. Eisenhüttenstadt ist im Osten. Ja, wir verkaufen Eisenhüttenstadt einfach an Eisenstadt. Das wird dann ein Vorort und dann passt das. Oder natürlich Our Song für Graz. Ja. Gut. Was beginnt wie ein guter Meghan Trainor-Song, mutiert irgendwann zu einer irgendwie nicht so tollen Elektropop-Nummer mit slawischem Akzent. Mhm. Das ist irgendwie biegen die da irgendwann nach dem ersten Refrain, biegen die irgendwie ab und nein. Okay. Wie gesagt, ich glaube, wenn die Nummer am Anfang, diese Meghan Trainor-Nummer durchgezogen haben und irgendwo ein Refrain rumliegen gehabt hätten, der funktioniert, ja, aber so nein. Okay. Auch da Österreich. Letztes Jahr schon nicht so überzeugend, dieses Jahr, nein. Spannend. Also, ich dachte erst, machen die gerade ernsthaft eine Nummer über eine Schreibmaschine? Das war so kurz, ich hatte so kurz diesen What the fuck-Moment und dann hat er mich aber abgeholt. Und ich finde, es ist unglaublich schwer, also ein Song, der dich hat, dass der dich verliert. Das passiert relativ häufig. Aber ein Song, der dich erst nicht hat und dich dann aber trotzdem im zweiten Augenblick doch noch so reinholt, dass du ihn gut findest, das weiß ich nicht. Also ich finde, der ist, auf den kann man abgehen. Der ist, ich fand den Bild anarchistisch. Sie haben eine Tanzchoreo, das fand ich ziemlich nice. Tatsächlich, das Einzige, was mich an dem gestört hat, waren diese Choralelemente, die der da so drin hatte. Und das ist tatsächlich aus dem zweiten Halbfinale der Einzige, der es in meine Top Ten geschafft hat. Tatsächlich, die Choräle haben mich dann endgültig rausgeschossen. Ich fand dieses Po-Po-Po eigentlich geil, aber dann sind die in diese Choräle gegangen und ich dachte, ach nee, okay, nein, nein, nein, nein, nein, weg. Wobei, das glaube ich, ich glaube tatsächlich, auch wenn mir persönlich das mich ein bisschen gestört hat, ich glaube, so auf gesamteuropäisch gesehen könnte das sogar noch funktionieren. Aber ja, nee, Taz muss schauen. Ich habe den zwischen Tschechien und Aserbaidschan reingeschoben und damit, und er ist der Einzige, genau, der Einzige aus dem zweiten Halbfinale, der es in meine Top Ten geschafft hat. Okay, gut. Wie gesagt, ich fand ihn am Anfang gut. Dann sind wir uns ja einig. Ich fand ihn am Anfang gut, du findest ihn hinten raus gut, die Choräle stören. Ja. Also ich fand ihn ab Sekunde 20 etwa, tatsächlich. Also als ich mich von dem Schock erholt habe, dass man tatsächlich, Songs über Schreibmaschinen machen kann. Und das Witzige ist, ich habe mich so ein bisschen so bei ein paar Leuten umgehört aus meiner persönlichen Bubble und da kam einhellig zurück, dass sie Österreich ganz gut fanden. Okay. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Ding irgendwie was reißen kann. Ja. Gut, wir sprechen über den letzten Song vom Balkan, über Albanien. Ja. Ja. Und bei Albanien habe ich tatsächlich ja, ein bisschen recherchiert. Oh. Ich fand das so herrlich. In Albanien durfte das erste Mal das Publikum entscheiden. Ja. Weil in den letzten Jahren gab es gegen die Jury Vorwürfe der Schiebung und der Vetterleswirtschaft. Okay. Und was schickt Albanien dieses Jahr? Albina and Family Kalmedi mit Duje Also sie schickt eine Familie. Nachdem ihnen letztes Jahr Vetternes Wirtschaft vorgeworfen wird, schicken sie eine Familie. Das ist witzig. Ich fand das so herrlich ironisch. Ja. Also der Humor bei den Albaniern ist schon mal da. Ich verstehe jetzt kein Albanisch und deswegen muss ich bei diesem Song irgendwie nur versuchen zu verstehen, was die da erzählen. Über die Bildsprache und irgendwie ging es da um ganz dramatische Dinge. Irgendwie Liebe, Familiendrama, Gefängnisaufenthalt des Cousins wegen Drogenhandels in Österreich. Ja. Ja, es war irgendwie so ein Ethno-Pop-Musical, das irgendwie auch zum ESC gehört, aber halt nicht gewinnt. Ja, ja, definitiv. Also das ist auch, ja. Hier steht Ethno-Sound, Drama und Frau. Wir kennen das Prinzip. Es hat irgendwas mit Familie zu tun. Es ist wirklich sehr dramatisch. Der Song, also sind auch die Eltern da, ne? Ja. Der Song, und der Brummelbruder. Definitiv. Der Song verlangt auf beim großen Finale, wenn er es ins große Finale schafft, nicht nur eine Windmaschine, nicht nur zwei Windmaschinen, sondern mindestens drei Windmaschinen, um das ganze Drama auch anständig abbilden zu können. Und ein Ersatz für den Brummelbruder. Entschuldigung, aber nein. Ja. Der Brummelbruder, der muss irgendwie ersetzt werden. Der, also zumindest am Anfang. Irgendwie muss der irgendwie einen Text kriegen, den man auch versteht. Du verstehst kein Wort. Der brummelt irgendwas in sein Mikro. Ja. Und was der Song auch noch bräuchte, zusätzlich zu einer Alternative zum Brummelbruder, wäre ein wiedererkennbarer eingängiger Refrain. Ja, das wäre durchaus eine Idee. Aber was man dazu sagen muss, als ich so ein bisschen recherchiert habe, habe ich auch über diesen Song gelesen, dass er so synkopische Rhythmen hat. Also Synkopisch. Synkopierte Rhythmen. Synkopierte Rhythmen, ja, das ist im Viervierteltakt Viertel, halbe Viertel. Ja, also auf jeden Fall synkopierte Rhythmen, Synkope. Ich habe dann immer gedacht, warte mal, Synkope kennst du ja noch aus dem Schulunterricht. Wir wollen ja ein bisschen auch Bildungspodcast sein. Also habe ich mal das Wort Synkope einfach mal rausgeschrieben und geschaut, was es heißt. Und eine Synkope ist ein plötzlicher, kurzzeitiger Verlust des Bewusstseins mit Verlust des Haltungstonus, gefolgt von einer spontanen Erholung. Der Patient ist bewegungslos und schwach und hat üblicherweise kalte Extremitäten, einen schwachen Puls und eine flache Atmung. Ich fand, das ist die Reaktion auf diesen Song gut getroffen. Hm. Okay. Nein, also tatsächlich Synkopen, du hast es schon gut erklärt, im Viertel-Vierteltakt, Viertel-Halb-Viertel zum Beispiel ist eine Synkope. Oder wenn du tatsächlich das Betonverhältnis über den Takt hinaus machst. Es ist einfach ein abweichendes Betonverhältnis in der Musik. Genau, ein abweichendes Rhythmusverhältnis. Das ist kein Tonverhältnis. Ja, also es ist im Prinzip, normalerweise in der deutschen Musik hast du ja immer, wenn du klatscht, auf 1 und 3 im Viervierteltakt, so wie du auch marschierst. In vielen anderen Musikrichtungen klatscht du auf 2 und 4, aber trotzdem, wenn du das komplett aufbrichst, gar nicht mehr auf 1 und 3 das Klatschen hast, sondern nicht mehr weißt, wie du klatschen musst, dann hast du Synkopen in der Regel. Ja, wir reden übrigens nicht von Latin House. Bei Latin House ist einfach nur ein Viervierteltakt mit einem Latin Beat drüber, wo du einfach zwei verschiedene Beats hast und einfach denkst, okay, eine Synkope wäre schön gewesen, so ist es einfach nur völliger Schwachsinn. Ja. Aber ich dachte, diese Synkopen-Definition trifft es einfach so schön, wie die Reaktion auf den Song ist. Kurzzeitiger Verlust des Bewusstseins. Witzig. Also ich hab ihn tatsächlich, ich musste gerade zählen, ich habe ihn auf Rang 11 gesteckt, also ja. Okay. Aber auch nur, weil er so dramatisch war, glaube ich. Also das hat mich ergriffen. Ich hatte Angst, den schlechter zu platzieren, weil sonst die ganze Familie vorbeikommt und mich verhaut. Ja, das Interessante ist ja auch an der Stelle, man muss ja dann wirklich überlegen, was ist jetzt eigentlich mit dem Bruder in Österreich, dem Cousin in Österreich, wenn der jetzt vor dem ESC freikommt? Mhm. Wie lösen die das Problem, dass du nur 6 Leute auf die Bühne bekommst? Der sitzt einfach im Publikum und dann wird hin und wieder dahin geschwenkt. Vielleicht sogar im Käfig. Freigang, beschränkter oder Freigang. Oder der ist beim österreichischen Beitrag einfach schon mit auf der Bühne. Zeigen Sie ihn schon mal. Das ist Po. Po, ja. Ja, wenn der im Gefängnis war, dann kennt er sich mit Po aus. Schön. Dann haben wir jetzt doch wahrscheinlich über Albanien doch länger gesprochen als über Polen. Aber ich dachte, irgendwo muss ich noch einen Akzent setzen, der Polen noch irgendwie so ein bisschen rettet. Ja. Wie gesagt, bei Albanien auch das schwierig. Gut, wir kommen Willkommen. Nach Litauen. Nach Litauen. Ja. Schön. Monika Linkita mit Stay. Ja. Genau, und das war das, wo ich vorhin meinte mit viele Frauen verderben den Brei oder so. Okay. War's, glaube ich. Okay. Der, weiß ich nicht, der Vollständigkeit halber hätten wir hier, ich habe ja gesagt, wir hatten, ich habe 4 Kleider im Ranking, damit haben wir auch Platz 3 noch abgedeckt. Achso, nein, der Song vorhin war dann doch der richtige, den ich meinte, im ersten Halbfinale. Stimmt, das war der mit diesem komischen, wir sprechen einfach ganz viele Sprachen. Genau, dieser Song, dieser Song hatte bei mir tatsächlich eine witzige Bewandtnis ausgelöst, denn ich musste recherchieren. Oh, wieder. Bei Litauen. Ja, und zwar gibt es Sutartines, oder Sutartines, oder wie, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Das ist polyphones, melodiöses Beschwören. Okay. Und das ist so eine litauische Spezialität. Aha. Die tatsächlich immaterielles Kulturerbe ist. Immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO. Ja. Und das macht sie auf der Bühne. Das ist der Refrain. Okay. Der Refrain ist eben dieses Sutartinisch. Die Damen singen ja immer das Gleiche. Mhm. Dieses Beschwören, also der Refrain ist quasi eine Beschwörung. Okay, das erklärt sehr viel von meinen Assoziationen. Wieso? Was hast du denn? Ja, also ich dachte am Anfang, okay, das ist definitiv die klassischste Ballade, die im gesamten Wettbewerb am Start ist, die auch schon sehr früh sehr dramatisch wird. Und dann habe ich aufgeschrieben, dass die in so eine Ethno-Pop-Nummer reinrutscht, die mich dann irgendwann, wo ich irgendwann gedacht habe, Moment, läuft hier jetzt noch ESC oder ist das schon das Soundtrack vom König der Löwen? Tutto tutto ist das, was die da die ganze Zeit singen im Refrain, tutto tutto. Okay. Und das wiederholen die ganze Zeit, das ist quasi, ja, damit kannst du quasi irgendwie deinem inneren Herzen irgendwas befehlen. Ja, ich habe mir notiert, dass es die, der klassische Selbst, ist, der Song selbst ist so eine klassische Frauen-singen-irgendwas-zusammen-Nummer. Mhm. Das ist so, mei. Ja. Und belanglos eigentlich eher. Also gesanglich fand ich den gut gemacht. Aber, ja. Ich hab mir nur notiert, leider wird das vermutlich nicht im Finale stattfinden. Ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Ethno-Pops das, die Ethno-Sounds das ins Finale heben. Ja, aber da bin ich mal, das ist auch ein klassischer Mittelfeldkandidat. Ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass die das Halbfinale überstehen. Schade, weil halbwegs solider Song, ein bisschen belanglos ansonsten und kulturell halt einfach hochwertig, weil ja. Immerhin immaterielles Weltkulturerbe transportiert wird. Ja. Das ist doch nicht schlecht. Definitiv. Und wir haben es jetzt hier mitgeteilt, ihr braucht, also wenn ihr das Halbfinale verpasst habt, nicht nochmal nachschauen, ihr habt jetzt hier gehört, wir bringen euch die Bildung. Ja. Genau, wir sind ein Bildungspodcast. Genau, sind wir irgendwie. Gut, und last but not least kommen wir zum südöstlichsten europäischen Land. Ja. Australien. Ja. Und ich hatte ja versprochen, dass wir nochmal auf Dieter Bohlen zu sprechen kommen. Ja. Du erinnerst dich an die Gitarre von Dieter Bohlen? Hatte Dieter nicht dieses Keyboard? Er hatte beides gelegentlich. Und ja, da ist das Modern Talking Keyboard gelandet. In Australien. Scheiße. Bei eBay Kleinanzeigen vertickert und Ja, und die Australier sind vorbeigekommen, Selbstabholer, ja. Und haben sich die Nummer abgeholt. Australien mit guter Synthie-Pop-Rock-Nummer, habe ich mir notiert. Oh. Und Siegchancen, japp. Okay. Punkt. Es ist halt, also Australien, ich fände es ja mal lustig, wenn Australien gewinnen würde, weil das wäre ja tatsächlich für die Uhrzeit der zukünftigen Sendung unser Song für Melbourne. findet dann auch zu europäischen Zeiten statt. Ja, aber ich meine nur, es wäre dann ein Mittagswettbewerb, das wäre doch mal schön. Ja. Oder? Warte mal. Ich hab den, der muss in den ganz frühen Morgenstunden stattfinden, oder? Ja, ich überlege gerade, du musst 10 Stunden zurück. Ja, gut, wenn es um 9 Uhr anfängt, 10 Stunden zurück, geht es um 11 Uhr los. Ja, klar, da kannst du so schön eine Matinee machen, ja. Grillen, Ist doch super. Mai bietet sich, ist es eh Mai, also bietet sich's an. Dort ist es anfänglicher Winter. Mai? Später Herbst, anfänglicher Winter. Das heißt, wir Europäer können uns einen grillen und die müssen dann irgendwie im Regen singen. Ja. Außer du packst es in den Norden von Australien. So. Unser Song fürs Great Barrier Reef. Unser Song für die australische Wüste? Ja. Unser Song für den Uluru. Genau, ich habe mich nicht getraut, den Namen dieses roten Felsens auszusprechen, deshalb habe ich mir das gespart. Gut, also die Band heißt übrigens Voyager und der Song heißt Promise. Magst du noch was dazu sagen? Ja, ist gut produziert. Dieses Au-Wow-Wow gibt Mitsingqualität her. Ich weiß nicht, ob sie sich mit diesem Alternative Rocks Teil in der Mitte einen Gefallen tun oder ob das die Siegchancen mindert. Mich hat's nicht abgeholt. Ich habe es tatsächlich noch hinter Polen platziert und ja. Ja, ich hatte beim Sänger irgendwie noch so ein Vibe. Da habe ich noch überlegt, sag mal, den kennt man doch auch irgendwoher. Mir fiel aber allerdings nicht ein, wo er her ist. Ja, keine Ahnung. Womit ich ihn verbinde. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, er könnte genauso gut als Grieche durchgehen oder als Zypriote. Ja, mal vielleicht macht er das nächste jetzt, ja. Ich meine, da war sowieso zu viel Autotune in der Stimme. Vielleicht ist er auch Chair-Impersonator im Nebenberuf. Ja, und ich musste bei dem Typen so ein bisschen auch an dich denken. An mich? Ja, du, die gehen die Haare langsam oben weg und ihm von der Seite. Ja, schön. Schön. Ja, dementsprechend, also der Mann mit dem Synthi-Keyboard, ja, es bleibt spannend. Ja. Gut, haben wir irgendwie jetzt nach den zwei Halbfinals und dem Finale irgendwie so ein Gefühl für, wer kann das Ding überhaupt so insgesamt gewinnen? Wo wir sagen, okay, das ist der Song. Ich, wie gesagt, Loreen, Punkt. So, ja. Loreen ist sicherlich der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen können. Die habe ich auf 5 in meinem persönlichen Ranking. Tatsächlich, ja. Ja, ansonsten, Irland könnte mal endlich wieder ein bisschen zumindest vielleicht punkten. Was die Iren ja auch nicht immer so häufig tun in den letzten Jahren. Das stimmt. Sehe ich tatsächlich überhaupt nicht, aber. Ja. Ja. Ich. Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, Gustav beim Gedanken an die Siegchancen eher so in die. Okay, die Gay-Community könnte den wählen. Nee, ich sehe tatsächlich für die Gay-Community tatsächlich. Italien und Frankreich als die Big Hits. Okay. Wie gesagt, ich würde mir ja wünschen, dass vielleicht tatsächlich Polen mit Stimme überzeugt und vielleicht sogar ins Finale kommt und hey, ich wäre überrascht, ich würde mich freuen, wenn die tatsächlich überraschen könnten, aber nee. Wahrscheinlich nicht. Davon können wir ausgehen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, mein Softspot für Moldau habe ich ja schon kommuniziert. Ich feiere den Flötenmann und freue mich da, wenn die auch ins Finale kommen und da zumindest eine große Show auf die Bühne bringen. Und bei Deutschland, ja, mei, rechnest du mit einem Sieg von Deutschland? Haben die überhaupt irgendwie Chancen, da oben mitzuspielen? Ich habe sie auf Platz 10 tatsächlich gesetzt. Nee, auf Platz 9, glaube ich sogar. Auf Platz 9. Ich kann es mir vorstellen. Ich weiß nur nicht, wie stark da der Wunschvater des Gedankens ist. Wie gesagt, wenn sie punkten, dann über irgendwelche Subkulturschiene, weil sie halt doch schon in anderen Ländern Bekanntheit haben. Oder weil tatsächlich das Thema goldener Glitzer gut ankommt. Blutiger goldener Glitzer. Ja, aber dass trotzdem ganz viele goldene Konfettikanonen dafür sorgen werden, dass der Song tatsächlich doch hochgevotet wird. Bei Stefan Raab hat das mit dem vielen Gold auch funktioniert. Gut, dann tritt nächstes Jahr für Deutschland eine Truppe aus Spandau an. Spandau Ballett. Warum nicht? Und aus England tritt dann an East 17. Wir hatten schon mal britische Boybands, die dann gnadenlos abgeschmiert sind. Das muss nicht nochmal sein. Ja, aber E17 hatten einen Song, der hieß Gold. Ja, aber trotzdem, da fällt uns bestimmt noch irgendwas anderes ein. Ja, vielleicht Sting. Kommt ja... vielleicht tritt ja auch für England dann Goldie an. Uff. So, und um das Klischee noch voll zu machen, vom Balkan tritt dann irgendeine junge Sängerin an, bei der sich dann am Ende rausstellt, dass sie gehofft hat, einen Vertrag bei Ralf Siegel zu bekommen, und ist quasi ein Golddigger. Gut, soll ich noch einen drauflegen? Ja, mach, komm. Aus Australien kommt dann irgendwer, der eigentlich die Bond-Hymne singen wollte, und dachte, er singt Goldfinger. So. Und irgendjemand legt auf der Bühne ein goldenes Ei dazu. Genau. Ich schmeiß jetzt die Menschen hier raus mit einem kleinen Kalauer. Der Peter und der Paul, die haben beide so E-Zigaretten, sind Dampfer und sind Zwillinge. Und der Peter hat eine Freundin. Mhm. Ja, also das sind, wie gesagt, beides Dampfer und einer von den Dampfern hat eine Freundin. Mhm. Und das sind Zwillinge. Mhm. Und die Freundin von Peter, die hat mit Paul geschlafen. Mhm. Sie war quasi auf dem falschen Dampfer. Halleluja. In diesem Sinne, Glück auf, macht's gut, freut euch über den ESC, ja, freut euch, dass ihr da diese schlechten Wortspiele nicht ertragen müsst. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Das war 352 mal Audioquark von die Elite. Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es heißt die Elite, das Magazin, Labazin, die geheime Weltverschwörung, hört ESC. Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es irgendwas von uns zu hören gibt. Genau. Beschmeißt uns mit ganz viel goldenem Glitzer auf patreon.com/dieelitepodcast. Oder wenn ihr das Zeilen in den Böblingen seht, bewerft ihn einfach auch mit goldenem Glitzer. Bei mir bitte nicht, das ist, nee. Bitte aber auch nicht mit Blut bewerfen. Das muss auch nicht sein. Auch nicht in Konnewitz. In diesem Sinne, tschüss und viel Spaß beim ESC. Liebe NDR-Verantwortliche, ihr habt unsere Bewerbung bekommen. Wenn der Peter Urban nächstes Jahr keinen Bock mehr hat, ne, ihr wisst, wie er uns erreicht. Macht's gut. Tschüss. Genau. Und wenn Icke Hüftgold nicht kann, wir kommen auch als Gesangsact. Müssen wir mal gucken. Irgendwer produziert uns sicherlich. Wir können auch was ganz Sexistisches singen. Keine Ahnung. Kriegen wir hin.